Alright, well, we are Nordfront from Germany. This is like, well, our first big concert. We're happy to be here. And, well, nothing more to say, just let's get started. Wir werden nicht nach unserer Meinung gefragt, denn jeder hier weiß, wir hätten Nein gesagt. Der Euro kommt, es gibt keine Tränen und auch ihr, dass das Volk nicht mitbestimmt. Ich frag euch, wo ist hier die Demokratie? Denn unsere Meinung hören wollt ihr nie. Wir müssen kämpfen, die Zukunft unserer Kinder steht auf dem Spiel und auch wenn wir Deutschland sterben, am Ende erreichen wir unser Ziel. Ein deutsches Reich, ein weißes Land, für unsere Kinder leisten wir Widerstand. Ein deutsches Reich, ein weißes Land, für unsere Kinder leisten wir Widerstand. In Deutschland habt ihr euch gegen uns verschworen. Wenn euch was nicht passt, verschließt ihr Ohren und bestraft ihr wegen einer Prügelei. Doch Kinderschänder lasst ihr frei. Ich kann euch wirklich nicht verstehen. Verschwindet hier, ich will euch nicht mehr sehen. Gerechtigkeit, das kennt ihr nicht. Ihr seid doch nicht ganz sicher. Wir müssen kämpfen, die Zukunft unserer Kinder steht auf dem Spiel. Und auch wenn wir für Deutschland sterben, am Ende erreichen wir unser Ziel. Ein deutsches Reich, ein weißes Land, für unsere Kinder leisten wir Widerstand. Ein deutsches Reich, ein weißes Land, für unsere Kinder leisten wir Widerstand.